Herzlich willkommen zu einem neuen Toffhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Hail Caesar. In diesem neuen Film von den Coen-Brüdern geht es um die 1950er Jahre in Hollywood. Die glorreiche große Zeit von Hollywood, wo die riesigen Produktionen gefahren wurden und Filmstars, ja, wie Halbgötter inszeniert wurden. Und es geht im Groben, wir haben einen riesen Cast hier, also wir haben wirklich unglaublich starke Besetzung in diesem Coen-Film, was logisch ist, dass sich mittlerweile jeder darum reißt, mit den Coen-Brüdern zu arbeiten. Auch ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe und auf den ich sehr heiß war dieses Jahr. Also wir haben unter anderem in kleinen Rollen teilweise, wirklich winzigen Rollen, damit muss man sich gleich mal von abfinden, dass diese Schauspieler nicht gigantisch viel Screentime haben. Aber in der Hauptrolle eigentlich haben wir Josh Brolin als einen Kerl, der ja ein Fixer ist. Also er muss einfach Sachen am Filmset und für die Studios hinbekommen. Und das reicht sehr weit. Also er muss die Schauspieler auf Spur halten, damit die keinen Blödsinn machen. Er muss deren Privatleben regeln. Er muss sich darum kümmern, dass bestimmte Drehs nicht zu lange hinausgezögert werden, weil das zu viel Geld kostet. Also der klassische Job, der sehr undefiniert ist per Lebenslauf, aber eben sehr interessant ist auch für mich. Also ich find so eine Thematik oder so eine Rolle, so eine Figur eigentlich sehr interessant, weil mich das auch persönlich sehr interessieren würde am Filmset. Die Kerle, die halt ja so ein bisschen sowieso ein Concierge im alten Stile von Hotels, der irgendwie alles auf die Reihe kriegen muss, auch ob das, egal ob das völlig fremd seiner eigentlichen Berufung ist. Und Josh Brolin eben, ja, marschiert eigentlich als unsere Hauptfigur durch diesen Film und tritt in Kontakt mit allerlei Figuren, so unter anderem eben mit George Clooney, der einen dieser großen Filmstars spielt, der eigentlich ein bisschen ein Idiot ist, privat. Und das mag ich vor allem gerne, wenn George Clooney einen Deppen spielt oder generell, wenn diese Leute, die immer so die charismatischen Hauptfiguren spielen, wenn sie sich mal selber nicht ernst nehmen und einen Deppen spielen. Das finde ich total super, das hat George Clooney bei Burn After Reading schon großartig gemacht von den Coens. Und eben das fand ich auf jeden Fall sehr erfrischend wieder, dass er das tut. Und ansonsten ist aber hat der Film eine tolle Besetzung, aber um gleichzeitig einen Minuspunkt dazu anzunehmen, wir haben einfach nicht sehr viel Zeit mit diesen Figuren. Neben Josh Brolin ist eigentlich für mich die interessanteste und witzigste Figur des Films ein Cowboy-Darsteller, ein Western-Darsteller, gespielt von Alden Ehrenreich, den ich jetzt persönlich noch nicht so kenne, aber er war schon in ein paar Filmen wie Beautiful Creatures. Und mir selber kein Begriff, aber das ist auf jeden Fall der hier am deutlichsten scheint neben Josh Brolin und mit die interessanteste und auch typisch Coen-mäßigste Rolle hat. Aber natürlich haben wir nebenbei noch Scarlett Johansson im Angebot, Channing Tatum ist hier drin, stört mich hier auch nicht, finde ich, ist hier nicht fehlbesetzt in dem, was er tut. Also war hier mal nicht jemand, der mich aus dem Film geworfen hat, was bei Channing Tatum manchmal schon der Fall ist. Und Jonah Hill in einem ja fast winzigen Auftritt, Ralph Fiennes ist noch dabei, also Tilda Swinton, ich könnte immer so weitermachen, das ist eine unglaublich starke Besetzung in diesem Coen-Film und das ist natürlich auch sehr toll, dass jede kleine Rolle mit jemandem besetzt wird, den man kennt. Und ganz ehrlich, wenn man selber einen Film machen würde, warum würde man das nicht tun? Dass man selbst die kleinsten Rollen, wenn die ein bisschen Gewicht haben, warum soll man die nicht mit lauter guten Schauspielern besetzen, wenn man die Möglichkeit dazu hat? Für den Zuschauer bleibt aber allerdings das ein bisschen das Problem für mich, dass man ein bisschen zu wenig Zeit mit diesen Figuren verbringt. Der Film ist auch wirklich nicht lang, dauert knapp 90 Minuten, glaube ich. Also für einen Film in der heutiger Länge fast sehr kurz schon. Also man ist ja mittlerweile fast nichts mehr unter 2 Stunden zu haben, was nicht negativ sein soll. Aber in dem Fall kam es mir so ein bisschen so vor, als wenn hier viel Potenzial nicht genutzt wird. Also der Film hat sehr viel Aussage zu machen, zu Hollywood vor allem. Und es ist eine Mischung aus Liebesbrief an Hollywood und an diese Zeit, in der diese Filme gedreht wurden. So ist der Film nebenbei bemerkt auch gedreht. Mein absoluter Lieblingskameramann ist wieder dabei, der dreht eigentlich alle Coen-Filme. Und das ist Roger Deakins. Und der ist einfach, unabhängig von der Kamera, ist der wirklich der Meister des Lichts. Also man sagt ja immer, dass die Kameraleute viel Einfluss aufs Licht haben. Und wenn dem so ist, dann ist Roger Deakins da wirklich der Meister seines Fachs. Also es gibt hier einfach kein, das sind sehr subtile Dinge vielleicht, wenn man nicht drauf achtet, aber es gibt bei Filmen, die Roger Deakins dreht, keinen Moment, der nicht perfekt ausgeleuchtet ist, blöd gesagt. Also wenn er will, dass du erkennst, was in dieser Szene sichtbar ist, dann erkennst du das auch. Und wenn nicht, dann ist es ganz bewusst so. Und dieser Film sieht deswegen manchmal ein bisschen schrottig aus, weil Roger Deakins hier wahrscheinlich in Absprache mit den Coens sehr gezielt versucht hat, diesen Film selber, Hail Caesar, so aussehen zu lassen wie die Filme der 50er Jahre. Merkt man ganz stark bei der Ausleuchtung der Schauspieler teilweise. Und eben, das ist vielleicht ein bisschen eigenartig manchmal, weil manchmal sieht der Film dadurch echt ein bisschen schlecht aus. Also es gibt auch so ein paar, ja, Momente in zum Beispiel Wasseraufnahmen und die sehen dann schon sehr künstlich aus durch dieses viel zu helle Licht und die Art, wie das Wasser sich da bewegt, wo man so eindeutig merkt, ihr seid gerade in einem Studio oder so. Aber das ist natürlich auch Absicht des Films. Also ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber trotzdem auf jeden Fall von dem Kameramann super gemacht alles und spiegelt perfekt diese Filme und diese Zeit wider. Und der Film kriegt es auch oft hin, ganz gut diese Mischung aus Hommage an diese Zeit und auch da trotzdem eine Kritik dran zu üben an dieser Traumfabrik. Was aber eben der Nachteil für mich ist, und neben den leider etwas rar gestreuten Witzen für mich, ich habe leider diesmal nicht so viel lachen müssen wie sonst bei Coen-Brüder-Komödien. Er hat sehr viel Worte und er sagt sehr viel zu gewissen Dingen, aber es folgen zu wenig Taten darauf. Also letzten Endes gibt es ganze Abschnitte, wo eigentlich nur zwei Figuren miteinander reden und uns ja erzählen, was die Aussage dieses Films ist, blöd gesagt, aber uns nicht so viele Beispiele dazu liefern. Die grobe Überschrift dieses Films ist irgendwo auch die Auseinandersetzung mit dem Hollywood-Mythos und wie er vergöttert wird, auch von den Fans teilweise. Ich nehme mich da selber auch nicht so ganz raus. Und da eine Parallele zu spinnen, zu Religion an sich, also eben wie man auch dort Heilige verehrt, ohne wirklichen Bezug zu ihnen zu haben, sondern einfach nur deren Geschichten und deren, ja, in dem Fall dann eben Filme als Parallele zu sehen und daraus zu schließen, wie großartig das alles ist. Und das ist ein sehr interessanter und ja, netter Ansatz, der mich auch wirklich interessiert hat, aber er wird dann doch zu sehr in reinen, trockenen Dialogszenen verpackt. Was eben mir sehr schwerfällt, das eigentlich zu sagen, weil gerade die Figuren bei den Coens ja das sind, was ihre Filme so herausstechen lassen. Völlig egal, ob Komödien oder ernste Filme. Also wenn man an No Country for Old Men denkt oder Burn After Reading. Burn After Reading hat im Grunde nicht viel Plot, aber die Figuren sind so unglaublich skurril und interessant. Und das ist hier irgendwie nicht so der Fall, weil man hätte da vielleicht auch ein bisschen länger sein dürfen. Ich sage meistens, dass Filme zu lang sind. Dieses Mal ist es mir fast ein bisschen zu kurz. Wenn man vorausgesetzt, man hätte diese zusätzlichen Szenen, die man dann hergenommen hätte, dafür genutzt, diese Figuren noch mehr herauszubringen. Also ich habe dann im Nachhinein drüber nachgedacht und dieser ganze große Cast, den ich euch aufgezählt habe, diese ganzen bekannten Schauspieler, ich glaube, die meisten von denen haben genau zwei Szenen. Und ich meine jetzt nicht zwei größere Auftritte, sondern zwei Szenen. Also Ralph Fiennes und so, die sind alle sehr, sehr wenig in diesem Film. Und das ist ja fast ein bisschen schade. Man würde sich mehr Zeit mit diesen Figuren wünschen und hätte das auf jeden Fall vertragen können, wenn man eben noch ein bisschen skurriler auch geworden wäre. Der Film büßt ein bisschen seine Coen-typischen Dinge ein, um mehr auf seine Aussage Wert zu legen. Und damit, ja, übererzählt er die Aussage fast ein bisschen und presst sie mir ein bisschen zu viel rein und traut sich nicht so ganz, mich selber danach darüber nachdenken zu lassen. Also das, ja, weitreichendste oder das Interpretativste ist noch diese Parallele zwischen Hollywood und Religion. Aber auch das wird schon sehr klar und sehr deutlich vorgekaut. Und das ist ein bisschen schade. Also nicht zu sagen, dass Hail Caesar ein schlechter Film ist. Eben ist sehr professionell gemacht, tolle Besetzung und die Besetzung ist auch sehr, sehr gut in diesem Film. Also die paar Szenen, die sie haben, da sind sie alle sehr, sehr gut. Auch Ralph Fiennes vor allem in seinem Zusammenspiel mit diesem Alden Ehrenreich, der auch sehr, sehr gut ist und diesen Film als für mich fast Neuling eigentlich sehr gut trägt. Und eben, also gute Besetzung, sehr professionell gemachter Film und auch eine interessante Aussage letzten Endes. Aber der Film wird ein bisschen eben zu viel Worte, aber zu wenig Taten, habe ich mir letzten Endes hier notiert. Und das ist ein bisschen schade, weil, und die Figuren sind einfach zu sehr schablonenhaft gehalten. Sie kriegen einfach zu wenig Momente, um ihren Charakter zu zeigen, sondern sie sind eigentlich immer nur fast in ihrer Berufung als solche zu sehen und selten als was anderes. Und das ist ein bisschen schade. Ich hätte mir da wirklich sogar mehr gewünscht und ruhig eine längere Laufzeit. Und ja, das ist eben der große Kritikpunkt, den ich an Hail Caesar habe. Es ist eigentlich fast nur ein einziger großer Kritikpunkt und nicht viele kleine. Aber dadurch, ja, hat der Film leider nicht so ganz mit meinen Erwartungen mithalten können. Wenn ich also dementsprechend in dieser Woche einen Film empfehlen würde, dann wäre es trotz allem Midnight Special. Dessen Kritik könnt ihr euch ja auch auf dem Blog hier gerade anhören. Und das wäre in dieser Woche tatsächlich eher meine Empfehlung. Nichtsdestotrotz sind die Coen-Brüder absolute Meister ihres Fachs und sie machen immer sehr interessante und sehr unterschiedliche Filme. Und das finde ich absolut stark von ihnen, dass die immer so durchwechseln und völlig verschiedene Themen auch anpacken. Und das ist was sich wenig Regisseure trauen, sondern viele bleiben so ein bisschen ihrem Werk da immer nahe und ändern nicht so viel an ihrer Struktur. Und das tun sie immer wieder. Und vielleicht gelingt es nicht immer so ganz wie bei Hail Caesar jetzt natürlich das als Beispiel. Aber trotzdem, der nächste Coen-Film ist auch wieder Pflicht. In diesem Sinne, das war's wieder vom Toffer auf der Podcast. Bis zum nächsten Mal.